Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Im November sind Midterm-Elections in den Vereinigten Staaten und seit Monaten macht man sich Sorgen darüber, ob es wieder den Versuch der Einflussnahme aus dem Ausland geben könnte auf diese Wahlen, eventuell auch wieder bei den sozialen Medien. Facebook hat jetzt konkret gehandelt. Der Konzern hat rund 30 Konten bei Facebook und bei seinem Tochterunternehmen Instagram gelöscht. Fake-Konten, also falsche Konten, wie der Konzern sagt. Wir wollen über diesen Fall und die Hintergründe jetzt mit Marco Schuler reden, ARD-Korrespondent im Silicon Valley. Schönen guten Morgen, Herr Schuler. Guten Morgen nach Berlin. Was für Konten sind denn das, die jetzt gelöscht wurden? Na, das sind zum Teil Seiten und Konten mit zum Teil ganz kruden Namen. Eine heißt zum Beispiel Aslan Warriors, Aslan-Krieger, oder Black Elevation, schwarze Erhebung, Mindful Being, achtsames Dasein, oder Resisters, Verweigerer. Bis zu 290.000 Follower hatte eines der gesperrten Konten. Die Seiten haben in den vergangenen Wochen mehr als 10.000 Einträge produziert. Alle geschlossenen Konten hatten eines gemein, sie sollten Unfrieden in der US-Gesellschaft verbreiten. Einerseits sollten sie radikalen Trump-Gegnern eine Heimat bieten und dadurch wieder die Trump-Unterstützer aufwiegeln. Das erinnert fast so etwas an die Taktik von Donald Trump. Der weiß, je radikaler seine Forderungen, zum Beispiel in Fragen der Einwanderungspolitik sind, umso besser mobilisiert er seine Wählerbasis. Facebook-Sicherheitschef Alex Stamos sagte, man habe es hier mit Leuten zu tun, die entschlossen und offenbar finanziell gut ausgestattet seien. Über Drittkonten hätten sie für umgerechnet rund 9.400 Euro Werbeanzeigen in dem Netzwerk geschaltet. Diese Leute, so Stamos, die würden nie aufgeben und ständig ihre Taktik ändern. Wie begründet denn Facebook gerade diese Auswahl an Konten, die man gelöscht hat? Na, man sieht ein gewisses Muster. Zu 100% wollte man sich bei Facebook nicht festlegen. Es deute aber einiges darauf hin, dass die Internet-Trollfabrik in St. Petersburg, IRA genannt, die vom Kreml gesteuert wird, hinter diesen Konten stecken soll. Zum einen ähnle es dem Vorgehen, wie man das während der Präsidentschaftswahlen 2016 erlebt habe. Nur jetzt gingen die Akteure deutlich vorsichtiger vor. Sie nutzten zum Beispiel verschlüsselte VPN-Verbindungen, um ihre IP-Adressen, ihre Herkunft zu verschleiern. Und eines der gesperrten Konten sei zum Beispiel für 7 Minuten von einem anderen Konto der IRA in St. Petersburg administriert worden, bevor diese Verbindung dann schnell wieder gekappt worden sei. Wie sehen denn die ersten Reaktionen in den USA auf diese Löschungen aus? Ja, Facebook hat nach eigenen Angaben diese Fake-Konten vor 2 Wochen entdeckt. Man arbeite mit dem Kongress und dem FBI zusammen. Klar ist, Facebook hat bei den Präsidentschaftswahlen 2016 massiv versagt. Es gibt ja hier immer mehr Politiker, die sagen, Facebook habe einen deutlich höheren Anteil am Ausgang der Wahlen gehabt, bei der Willensbildung der Menschen, als es bereit ist zuzugeben. Jetzt zeigt sich das soziale Netzwerk als Musterknabe. Mal schauen, wie lange das hält. Für die Demokraten, die Opposition in Washington ist klar, Trump und seine Regierung wollen die russische Wahleinmischung nicht wahrhaben. Der demokratische US-Senator Mark Warner, Vizevorsitzender des Geheimdienstausschusses, der sagte vor ein paar Stunden, die Enthüllungen seien ein weiterer Beweis dafür, dass der Kreml weiterhin Plattformen wie Facebook dazu nutze, um die Spaltung in den USA und die Desinformation voranzutreiben. Und Oppositionschef Chuck Schumer meinte, die Trump-Regierung tue einmal nicht mal annähernd genug, um die kommenden Wahlen im November zu schützen. Wie schätzen Sie das eigentlich selber ein, was jetzt die Rolle von Facebook angeht? Ist das mehr oder weniger eine PR-Maßnahme oder ändert sich da jetzt wirklich was? Sowohl als auch. Facebook muss massiv Mitarbeiter anstellen. Die Rede ist von 20.000 Menschen, die dieses Netzwerk künftig genauer beobachten sollen, die diese Fake News herausfiltern sollen. Und da kann man einfach mal sehen an der alleinigen Zahl. 20.000 Mitarbeiter jetzt auf einmal sollen eingestellt werden, um dem Problem Herr zu werden. Das heißt im Umkehrschluss, man hat während der Präsidentschaftswahlen hier dieses Thema deutlich vernachlässigt. Also Facebook will sich einerseits als Musterknabe geben und andererseits fürchtet es natürlich wie der Teufel das Weihwasser, dass die Politik in Washington jetzt mit Gesetzesauflagen kommt und dem sozialen Netzwerk Auflagen macht und dadurch der Werbegeldhahn zugedreht wird. Herzlichen Dank. Marco Schuler war das live aus dem Silicon Valley über die Löschung von ungefähr 30 Konten bei Facebook und Instagram.